Ich frage mich, was diese Apparatur da drüben zu vollbringen imstande ist. Und ich sehe Knöpfe darauf. Ich werde sie drücken. Thank you. Have a nice day. No.